Vor dem Herrschen kommt immer ein Beugen. Vor dem Herrschen kommt immer ein Beugen. Denn er, Jesus, ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Oberste, er ist der Einzigartige, er ist der Verherrlichte, er ist dem unsere Anbetung gebührt, er ist der, dem alle Ehre gebührt, er ist vor dem wir unsere Knie beugen. Er ist, in den wir hineingehen und von dem wir uns überkleiden lassen. Oh. Oh. Oh. Ah. Oh. Geh hinein in diese Haltung der Beugung, geh hinein in diese Haltung der geistlichen Armut vor ihm. Ohne ihn bist du nichts, ohne ihn bist du niemand. Er ist alles, er ist alles. Wir beugen unsere Knie vor dir. Du bist der König unter dessen Herrschaft wir regieren, durch den einen, durch dich, Jesus Christus. Wir sagen dir heute Morgen, wir geben dir alle Ehre. Wir sagen dir heute Morgen, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Und wir sagen dir heute Morgen, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir sind hungrig, wir sind durstig, Herr. Nach dir, nach mehr von dir, nach deiner Gegenwart, Herr. Nach dem Touch deiner Herrlichkeit in unserem Leben. Oh, wir brauchen dich, Herr. Oh, für deine Gnade. Oh, wir danken dir für deine unendliche Gnade, mit der du uns geliebt hast, und mit der du uns die Liebe des Vaters gebracht hast, der über dir und damit auch über uns ausgesprochen hat: Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Herr, du hast unser Angesicht erhoben hin zu dir. Und jetzt können wir dir begegnen von Angesicht zu Angesicht, Herr. Oh, wir danken. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du uns dieselbe Herrlichkeit gegeben hast, die du vom Vater bekommen hast. Dieselbe Herrlichkeit des Himmels hast du deinen Kindern anvertraut, Herr. Wir sind hier als deine Söhne und deine Töchter, Herr. Und du hast uns dieselbe Herrlichkeit anvertraut. Deine Herrlichkeit. Ganze Fülle. Ganze Fülle. Oh, die ganze Fülle. Oh, die ganze Fülle. Die ganze Fülle des Himmels. Und diese Herrlichkeit, die du uns gegeben hast, sie wirkt durch uns, sie fließt durch uns, sie erfüllt diesen Raum durch uns, sie erfüllt auch den Raum von jedem, der über Livestream zuschaut. Herr, dieselbe Herrlichkeit, die du vom Vater bekommen hast, ist heute Morgen hier. Halleluja. Halleluja. Und ich sehe im Geist, wie dieses Gewicht der Herrlichkeit hier im Raum wirklich hineindrückt. Und ich sehe Personen, du bist hergekommen, teilweise mit starken Schmerzen. Das sind einige hier. Wenn du sagen würdest, auf der Skala von 1 bis 10, wie groß ist der Schmerz, dann würdest du sagen, mindestens 8 bis 10. Und das sind diese Schmerzen in deinem Körper. Aber ich sehe, wie heute Morgen diese Herrlichkeit, dieses Gewicht der Herrlichkeit in deinen Körper hineindrückt. Und wie diese Schmerzen zurückgehen, immer mehr zurückgehen und rausgehen aus deinem Körper, deinen Körper verlassen müssen, in dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Jemand ist hier und du kannst ganz schlecht sitzen. Und du hast gesagt, Herr, wie soll ich das durchhalten, den ganzen Tag sitzen? Aber das Gewicht der Herrlichkeit drückt gerade jetzt in deinen Körper hinein. Oh! Und göttliche Ordnung kommt in deine Wirbelsäule. Göttliche Ordnung kommt in deine Bandscheiben. Göttliche Ordnung kommt in deine Hüften. Göttliche Ordnung kommt in dein Steißbein. Göttliche Ordnung kommt gerade jetzt in Jesu Namen. Oh, da ist die Kavot der Herrlichkeit. Oh, die Kavot der Herrlichkeit. Oh, Shikaramando Korabasiarada. Oh, danke Jesus. Jemand hat eine Entzündung oder ja, da ist irgendwie wie was, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas wirklich im Innersten deines Ohres. Und zwar hier auf, von mir gesehen, auf der rechten Seite bist du. Und da ist diese Entzündung in deinem Ohr und da ist was drin. Da ist wie was drin, irgendwie im Innersten deines Ohres. Und es bereitet Schmerzen und es bewirkt auch, dass deine Hörfähigkeit eingeschränkt ist. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus da hinten. Ja, streck deine Hand aus. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass du jetzt diese Tochter Gottes berührst und dass du selber, Herr, außer Raum und Zeit, jetzt genau in diesem Moment, deinen Finger in ihr Ohr steckst, Herr. Oh, dein Finger in ihr Ohr. Deinen Finger in ihr Ohr. In Jesu Namen und dass dieses Ohr jetzt in die göttliche Ordnung kommt und alles, was da drin ist, es geht jetzt raus, frei und los, in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Oh, seine Herrlichkeit ist hier. Seine Herrlichkeit ist hier. Oh, Shikana Mosa Karamando Korabanda Kararara. Oh, ich habe jemanden gesehen hier in diesem Bereich, da ungefähr, wo ich meine Hand hinstrecke gerade jetzt. Und es ist so, das ist wie, ich sehe das so im Geist, wie ein Schatten auf deinen auf deinen Bronchien oder deiner Lunge und ich weiß nicht, ob das Asthma ist, aber irgendetwas jedenfalls, was deine Atemfähigkeit einschränkt. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus. Ja? Halleluja, streck sie ganz weit aus in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus. Oh, oh, danke. Ich empfinde, ich soll einmal kurz blasen und Gott will seinen Atem in deine Lungen und in deine Bronchien hineinblasen, gerade jetzt. Und da kommt Heilung in Jesu Namen. Oh. Und er blies seinen Atem in Adam und Adam wurde eine lebendige Seele. Halleluja. Und er bläst seinen Atem in deine Lungen und deine Bronchien und deine Lunge und deine Bronchien werden leicht, werden frei und werden gesund in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, lass uns in diese Herrlichkeit sein. Komm, lass uns alle unsere Hände ausstrecken. Sein Gewicht ist hier. Sein Gewicht ist hier. Er bewegt sich hier im Raum. Er bewegt sich hier im Raum. Ist noch jemand auf der rechten Seite und du hast, dein Herz ist so, wie wenn es nur teilweise arbeiten würde. Also nur zum Teil. Also, ja, genau. Beschränkt arbeiten würde. Das heißt, du kannst leben, aber es ist schwierig. Es arbeitet nur zum Teil. Wen betrifft es? Wink einfach mit deiner Hand, wenn dich das betrifft. Da, hier in diesem Bereich habe ich es gesehen. Wink einfach mit deiner Hand, wenn dich das betrifft. Das Herz braucht Heilung. Das Herz braucht ein kreatives Wunder. Okay, leg deine Hand auf dein Herz gerade jetzt. Ja, leg deine Hand auf dein Herz. Danke, Vater, dass dieses Herz, oh, jetzt aus der Herrlichkeit einen göttlichen Schubs bekommt, Herr. Einen göttlichen Schubs in dem Namen Jesus. Einen göttlichen Schubs jetzt in Jesu Namen auf dein Herz. Oh, in Jesu Namen. Und Vater, wir setzen deine kreative Kraft frei und alles, was Funktionsfähigkeit verloren hat, kommt jetzt zurück in göttliche Ordnung in dem Namen von Jesus. Jetzt zurück in göttliche Ordnung in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Ja, oh, da ist es. Da ist es. Ja, da ist es. Danke, Jesus. Puh. Shakamanda kasi karabasi kadataka. Es wäre ein göttlicher Herzschrittmacher. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ein übernatürlicher, göttlicher Herzschrittmacher. Danke, Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich hatte stark den Eindruck, dass jemand hier ist heute Morgen und du bist wirklich hierher gekommen an diesem Tag und du hast dir vorgenommen, du brauchst eine Krücke oder einen Stock oder was auch immer, aber du hast dir vorgenommen, ich will ohne diesen Stock oder ohne diese Krücke laufen. Ich weiß nicht, bist du da? Du hast dir vorgenommen, du willst ohne diese Krücke, ohne diesen Stock rausgehen. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach, ja, so schnell es dir möglich ist, nach vorne, weil Gott möchte dich berühren. Gott möchte dich berühren. Auch wenn du auf der Empore bist, kannst du gerne nach unten kommen. Wir haben einen Aufzug. Dann komm einfach nach unten und dann komm nach vorne, weil Gott möchte dich berühren. Gott möchte, dass du ohne diese Krücke oder diesen Stock oder diese Krücken, wie auch immer, von hier weg ist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Ich glaube, dass jemand über Livestream zuschaut und die Diagnose vom Arzt ist Mukoviszidose, Cystic Fibrosis auf Englisch. Und das ist eine schwere Lungenkrankheit und Gott berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater, leg einfach deine Hand auf die Lunge, gerade jetzt, wenn du über Livestream zuschaust. Gott berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte dich mal fragen, von denen, die diese Schmerzen, diese starken Schmerzen haben, du bist mit starken Schmerzen gekommen, wie von euch merken, dass die Schmerzen bereits deutlich zurückgegangen sind oder sogar schon ganz weg sind? Wink einfach mal mit der Hand. Du bist mit Schmerzen gekommen. Test es einfach mal gerade. Tu einfach mal gerade was du vorher nicht tun konntest. Test es einfach mal gerade. Beweg einfach mal gerade etwas, was du vielleicht vorher nicht bewegen konntest oder setz dich hin und steh wieder auf. Setz dich hin und steh wieder auf. Wer von euch stellt fest, dass die Schmerzen zurückgegangen sind oder ganz weggegangen sind. Wink mit deiner Hand, ja, da hinten, danke Jesus. Wink einfach mit deiner Hand, da auch, danke Jesus, da auch, danke Jesus. Wink einfach mit deiner Hand, auch auf der Empore, wenn bei dir das ist. Wink einfach mit der Hand, wenn du merkst, bei dir sind die Schmerzen gerade jetzt weggegangen oder zurückgegangen. Du merkst einfach die Veränderung Gottes am Wirken, dann wollen wir einfach ihm die Ehre geben. Wink einfach mit deiner Hand. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, du da hinten, was ist bei dir, was ist bei dir passiert? Was ist bei dir passiert? Komm mal schnell her, komm mal schnell her. Was ist bei dir passiert? Was ist bei dir passiert? Danke, Jesus. Oh. Streckt euch aus, schaut auf Jesus. Streckt eure Hände aus zu ihm. Halleluja. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ah, du bist mit zwei Krücken reingekommen. Ich bin tatsächlich mit zwei Krücken reingekommen, genau, weil ich eine Hüftdysplasie habe. Ja. Und ich hatte Schmerzen, aber eine Schmerztablette genommen. Ja. Aber du hattest Schmerzen, als du hier reinkamst. Ja, und jetzt? Und jetzt sind die Schmerzen zurückgegangen und du läufst ohne Krücken. Halleluja, lauf mal ein bisschen. Komm, lauf mal ein bisschen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Halleluja. Come on, come on. Oh, danke Jesus. Danke Vater. Vater, wir befehlen diese Hüftgelenke in die komplette Ordnung Gottes. In Jesu Namen, Herr. Herr, wir sagen wie, wenn es nie gewesen wäre. Was sagst du? Das ist ja echt super. Das ist ja echt super. Halleluja, danke Jesus. Sag mir mal ganz kurz, drehen wir nochmal um. Drehen wir nochmal um. Wie lange bist du nicht mehr so gelaufen? Schon Monate. Schon Monate. Halleluja. Zwei Jahre. Wow, danke Jesus. Danke Jesus. Come on. Ha. Das ist ganz verrückt, sagt sie. Danke Jesus. Nie wieder Krücken. Amen. Nie wieder Krücken. Come on. Come on. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Oh, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Come on. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Deine Herrlichkeit ist hier. Oh, wir beten dich an, Herr. Oh, wir beten dich an, Herr. Oh, wir geben dir die Ehre. Oh, sag mal, Jesus, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles andere. Du bist so wunderbar. Du bist mein König. Und ich bin ein König unter dir, dem König der Könige. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Amen, Amen, Halleluja. Preist den Herrn. Gebt mir ihm die Ehre. Halleluja. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Auch du über Livestream, du empfängst auch über Livestream. Du kannst uns eine E-Mail schreiben, wenn du berührt wirst, auch wenn du jetzt heute hier nicht dazu kommst, Zeugnis zu geben, auch wenn du im Raum bist und du merkst, es verändert sich was in deinem Körper oder du bist geheilt worden oder du merkst es vielleicht, manche Sachen werden erst die nächsten Tage sichtbar oder auch diagnostiziert vom Arzt, dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Ja, das ist unsere Wunder-E-Mail-Adresse. Schreib uns einfach eine E-Mail. Halleluja. Wir nehmen das Pult runter. Ihr da oben auf der Empore, schaut, dass ihr in den vorderen Reihen sitzt, weil ich predige von da unten, dass ihr mich sehen könnt, okay? Halleluja. Könnt ihr mich alle noch sehen da oben? Okay, ich kann noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann seht ihr mich noch besser. Halleluja. Okay, danke Jesus. Wow. Halleluja. Puh. Jesus. Oh, danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Streck nochmal deine Hände aus, einfach in diesem Bewusstsein, dass du deine Hände nicht irgendwo hinstreckst, nicht nur in dieses Gemisch aus Luft, aus Stickstoff und Sauerstoff hinein, sondern du streckst deine Hände aus in die Wolke seiner Herrlichkeit. Halleluja. In den Raum seiner Herrlichkeit, in die Substanz seiner Herrlichkeit. Oh, danke Jesus. Danke Jesus, dass die Substanz deiner Herrlichkeit hier ist. Ja. Halleluja. Danke Jesus. Danke, Jesus. Es sind einige Leute, die werden befreit von Schlaflosigkeit. Gerade jetzt. Du kannst mal aufstehen, wenn du Probleme mit Schlaflosigkeit hast, nachts nicht schlafen kannst. Steh einfach mal auf. Ja? Okay, danke, Jesus. Vater, wir nehmen Autorität über diesen Geist der Schlaflosigkeit jetzt in dem Namen von Jesus. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort sagt, in Psalm 4, Vers 9, in Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich in Sicherheit ruhen. Halleluja. Vater, in Jesu Namen danke ich dir, Herr, für deine Befreiung, die gerade jetzt kommt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Jemand neben den Personen, kann mal kurz die Hand einfach auf die Schulter mitlegen. Einfach jemand, der daneben steht, in Jesu Namen, leg mal kurz die Hand drauf. Und wir sagen in Jesu Namen, Geist von Schlaflosigkeit, raus aus dieser Person jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, ihr dürft euch wieder hinsetzen, bevor ich anfange zu lehren heute Morgen, möchte ich ganz besonders unsere wunderbaren Gäste begrüßen hier heute Morgen in unserer Mitte. Wir sind so dankbar und freuen uns so sehr und es ist eine Riesenehre, dass Rabbi Boris Krisenko aus Kiew bei uns ist. Halleluja. Und er wird begleitet von Roman und Jaroslava. Sie sind auch Pastoren in seinem Netzwerk. Sie haben eine Gemeinde hier in Stuttgart. Und sie begleiten ihn. Also lassen Sie auch mal ganz herzlich willkommen heißen. Halleluja. Das ist wunderbar, dass ihr da seid. Wir freuen uns wirklich gerade jetzt in dieser so wichtigen Zeit für die Ukraine, in dieser so wichtigen Zeit für Europa. Es ist kein Zufall, dass er hier bei uns ist. Er war schon mal bei uns in der Glory Life Schule vor, glaube ich, 2 Jahren oder so. Und das war eine ganz spezielle Zeit. Ich kann es euch sagen, wer damals dabei war, erinnert sich, das war wirklich speziell. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte mit unserem Thema beginnen. Und zwar 1. Mose fange ich an. Ich beginne bei der Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 26 heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Ebenbild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Halleluja. Ihr Lieben, Gott hatte von Anfang an einen Plan mit der Menschheit. Und dieser Plan war Herrschaft. Amen. Dieser Plan war Herrschaft. Gott hat viele Lebewesen geschaffen, aber keines dieser, ja, ich weiß nicht genau, wie viele Arten von Lebewesen es auf der Erde gibt, Pflanzen und Tiere, keine Ahnung, Millionen sicherlich. Aber keines dieser Millionen von Lebewesen war zur Herrschaft bestimmt. Nur das eine Lebewesen war bestimmt zur Herrschaft und das ist der Mensch. Amen. Und gleichzeitig, weil dieser Mensch zur Herrschaft bestimmt war, hat Gott ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu entscheiden, in dieser Herrschaft zu bleiben oder sie abzugeben. Wie von euch wissen, dass Herrschaft immer auch bedeutet, die Freiheit, die Herrschaft abzugeben. Ein König hat die Freiheit, zurückzutreten. Amen. Ein König kann einen Feind ins Land lassen und ihm die Herrschaft überlassen. Das ist die Freiheit eines Königs. Und das ist die Freiheit des Menschen, die Herrschaft, die er eigentlich von Gott hat, abzugeben oder, ich sag mal, zu verlieren oder loszulassen oder zu verspielen. Und genau das hat der Mensch getan. Amen. Im Sündenfall. Er hat seine Herrschaft abgetreten an den, der eigentlich nicht herrschen sollte, weil er gefallen war. Das ist der Teufel. Er hätte nicht herrschen sollen aus der Sicht Gottes, aber er hat Herrschaft bekommen durch den, der eigentlich herrschen sollte, indem er ihm die Herrschaft genommen hat, weil er ihn verführt hat und weil der Mensch sich aus freien Stücken entschieden hat, seiner Stimme zu gehorchen. Wem du gehorchst, unter den beugst du dich. Der Mensch hat dem Teufel gehorcht und somit hat er sich gebeugt. Wenn du deiner Angst gehorchst, beugst du dich unter die Angst. Kein guter Rat. Wenn du aus Angst handelst, beugst du dich unter die Angst. Kein guter Rat, weil Angst kommt nicht von Gott, Angst kommt vom Feind. Angst ist ein Geist der Finsternis. Im Paradies hatten Adam und Eva nicht Angst. Sie bekamen Angst in dem Moment, wo sie fielen. Sie bekamen sofort Angst, deswegen haben sie sich gleich ein Feigenblatt gemacht, weil sie sagten, Hilfe, wie sehen wir denn aus? Okay, also haben sie sich bedeckt. Und du kennst die ganze Geschichte, wie Gott sie dann verflucht hat vertrieben hat aus dem Garten Eden und wie der Mensch gekämpft hat. Ja, das heißt, unter deinem im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot verdienen oder wie auch immer, deinen Acker bestellen. Ja, und unter Schmerzen sollst du Kinder gebären und so weiter. All diese Dinge. Der Mensch hat seine Herrschaft abgegeben, aber das Gute an Gott ist, das Wunderbare an Gott ist, seine Berufung ist unbereubar. Amen. Seine Berufung ist unbereubar. Wen er berufen hat, dazu steht er. Und so steht er auch zu seiner Berufung für den Menschen. Ist es nicht interessant, dass in Psalm 8, ein Psalm von David, dass da, Vers 4, kannst du es nachlesen, dass da diese Berufung des Menschen, diese ursprüngliche Berufung des Menschen, wie noch einmal bekräftigt wird, obwohl zu diesem Zeitpunkt der Mensch gefallen war. Und auch nicht erlöst war. Und es noch kein Erlösungswerk gab. Aber David sagt hier, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, das ist Vers 5, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles, also alles, was du geschaffen hast, hast du unter seine Füße gestellt. Das heißt, Gott bekräftigt in Psalm 8 noch einmal diese Herrschaft, die der Mensch eigentlich hat. Er konnte sie nur nicht wirklich ausüben oder sehr begrenzt unter dem alten Bund. Natürlich, die Männer Gottes im alten Bund, die Frauen Gottes im alten Bund hatten natürlich eine Autorität durch die Salbung, die Gott auf sie gelegt hat. Aber die Wiederherstellung der ursprünglichen Herrschaft des Menschen stand noch aus. Amen. Und deswegen brauchen wir den neuen Bund. Halleluja. Jesus Christus hat die Herrschaft des Menschen wiederhergestellt. Sind wir uns einig? Jesus Christus hat die Herrschaft des Menschen wiederhergestellt. Wie hat er das gemacht? Lass uns das mal ganz genau nochmal anschauen. Wie hat er das gemacht? Er hat es gemacht, indem er auf die Erde heruntergekommen ist. Das heißt, seine Herrschaft, die er mit dem Vater im Himmel hatte, aufgegeben hat, sich identifiziert hat, ich sag mal, mit der Schwachheit unseres Fleisches, ohne dass er in Sünde gefallen wäre dabei, aber er hat sich identifiziert mit der Schwachheit unseres Fleisches. Er ist gekommen in die Schwachheit unseres Fleisches. Philipper 2 sagt, er hat sich erniedrigt. Du kannst es sehen, wenn du sein Erlösungswerk betrachtest. Dann siehst du die Erniedrigung, in die er sich begeben hat. Dann siehst du, wie er sich erniedrigt hat lassen, als er vor dem Hohen Rat verhört wurde und ihm der Knecht, des Hohen Priester, eine Ohrfeige gab. Du kannst sehen, wie er sich erniedrigt hat, als er von den Knechten von Pilatus geschlagen wurde und ihm das Blut aus den Striemen gelaufen ist. Er hat sich erniedrigt bis zum Äußersten. Und er hat das stellvertretend für uns gemacht. Sein Erlösungswerk ist stellvertretend. Das musst du verstehen in Bezug auf sein Erlösungswerk. Sein Erlösungswerk ist nicht nur eine schöne Story, die vor 2000 Jahren passiert ist und wo du sagen kannst, okay, gut, das hat er gemacht und ist erledigt, sondern sein Erlösungswerk ist stellvertretend passiert. Das heißt, wenn wir sagen, wir glauben seinem Erlösungswerk, dann bedeutet das nichts anderes, wenn es stellvertretend ist. Dann bedeutet das, dass wir glauben, dass er an unserer Stelle durch alle diese Dinge in seinem Erlösungswerk von seiner Erniedrigung von Gethsemane an bis zu seinem Tod am Kreuz, bis zu seiner Auferstehung und bis zu seiner Verherrlichung zur Rechten des Vaters, dass er dieses gesamte Erlösungswerk stellvertretend für uns vollbracht hat. Das heißt, wir waren mit ihm da drin. Glaube an das Erlösungswerk heißt somit und bedeutet somit, ich identifiziere mich mit dem, was er getan hat. Kannst du sehen? Das ist die Konsequenz. Ich identifiziere mich. Ich identifiziere mich mit dem Erlösungswerk. Das Erlösungswerk führt zurück zur Herrschaft. Amen. Weil Jesus herrscht und regiert in alle Ewigkeit, jetzt. Amen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist verherrlicht. Das Wort Gottes sagt, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das heißt, er ist uns vorangegangen und er hat diese Position eingenommen, damit wir sie wieder einnehmen können. Offenbarung 5, Vers 10 heißt es, und sie werden mit ihm, mit dem Lamm, herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind die Söhne und Töchter Gottes. Er hat uns mit hineingenommen in die Herrschaft, aber er hat es getan durch die verschiedenen Stationen seines Erlösungswerks. Deswegen ist ganz wichtig, ich habe es vorher im Lobpreis schon gesagt, vor dem Herrschen kommt das Beugen. Amen. Das ist ganz wichtig, dass du verstehst. Vor dem Herrschen kommt das Beugen. Weil Jesus hat sich erniedrigt. Jesus hat sich gebeugt. Er hat in Gethsemane, was hat er in Gethsemane gebetet? Er hat gebetet, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist echte Beugung. Weißt du, es nützt nicht viel, wenn du auf die Knie gehst, einfach nur im Äußeren und trotzdem machst, was du willst. Dann aufstehst und sagst, okay, jetzt mache ich wieder, was ich will. Gott hat es bestimmt gefallen, meine religiöse Handlung auf die Knie zu gehen. Wohlgefällig mache ich jeden Sonntag, was auch immer, in meinem Bänkchen knie ich. Und dann gehe ich weiter und dann machst du wieder, was du willst. Das ist keine Erniedrigung, das ist keine Beugung, das ist keine Identifikation mit Jesus, sondern Identifikation mit Jesus bedeutet, dass du sagst, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich sage dir etwas, gleich zum Anfang an diesem Wochenende, mit dieser Beugung beginnt jede Herrschaft. Mit dieser Beugung beginnt jede Herrschaft. Also, herrschen kannst du nur in Einheit mit Jesus. Richtig? Weil wir gefallen sind, können wir nur in Einheit mit dem, der ohne Sünde war und der uns erlöst hat, herrschen im Leben. Römer 5, Vers 17 heißt es, wenn nun durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das heißt, wir sind dazu bestimmt, im Leben, in unseren Umständen, ja auch in der unsichtbaren Welt, ja sogar über unsere Nation, über unsere Region, über unsere Stadt, im Geist zu herrschen. Aber wir tun es durch den einen Jesus Christus. Sonst gibt es keinen Grund, sonst gibt es keinen Boden. Du kannst blabbern, aber es nützt nichts, wenn es nicht durch den einen ist. Und deswegen gibt es vor dem Herrschen immer ein Beugen. Ein Beugen, das heißt zum Beispiel, als Beispiel, du willst herrschen über deine Finanzen. Machen wir es mal ganz praktisch. Du willst herrschen über deine Finanzen. Ja, wie von euch wollen herrschen über ihre Finanzen? Sagen, jawohl, die Ströme der Finanzen fließen dahin, wo die Söhne sind. Halleluja, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Wie viele von euch wollen sehen, dass der übernatürliche Reichtumstransfer von der Welt in die Gemeinde passiert? Wie viele von euch wollen das sehen? Okay, Super, da kommen wir vielleicht nochmal dazu. Aber ich sag dir etwas, die Voraussetzung dafür, dass du über Finanzen herrschen kannst, ist, dass Finanzen nicht über dich herrschen. Weil du kannst nicht über etwas herrschen, was über dich herrscht. Logo, oder? Sag mal zu deinem Nachbarn, Logo. Ja? Was über dich herrscht, darüber kannst du nicht herrschen. Das heißt, wenn da in deinem Herzen verborgen noch so ein kleiner Götze in Bezug auf Geld irgendwo morchelt, so ein kleiner Angstgötze vielleicht, ich könnte nicht genug haben oder Hilfe und wenn und aber und so weiter, und du zurückhältst in deinem Herzen und Gott deine Finanzen noch nicht hingegeben hast und nicht sagen kannst, Herr, mit meinen Finanzen soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Und wenn du mir sagst, der nächste Urlaub fällt aus und das Geld geht woanders hin, jetzt machen wir es ganz praktisch. Jetzt, was? Verstehst du? Das heißt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Kannst du es sehen? Wenn du diesen Schritt vollziehst, dann schaffst du die Voraussetzung dafür, dass du herrschen kannst im Bereich der Finanzen. So ist es mit jedem Bereich deines Lebens. Du willst herrschen in Bezug auf deine Familie, du willst Ordnung haben in deiner Familie. Dann schau, dass du in deinem Herzen frei bist. Nicht im Sinne von, okay, meine Familie ist mir egal, aber im Sinne von, meine Familie gehört Gott. Die erste Priorität in meiner Familie ist Gott. Die erste Priorität in meiner Familie ist nicht, dass meine Kinder happy sind. Sondern die erste Priorität ist, dass Gottes Wille in unserem Leben, im Leben meiner Familie passiert. Und wenn das Kind sagt, wenn ich Sonntag in Gottesdienst muss, bin ich unhappy, dann sagst du, na, dann musst du da halt mal durch. Weil wir gehen in Gottesdienst. Ich mach's mal ganz praktisch als Beispiel. Ja? Verstehst du? Du kannst nur herrschen, wenn du ihn den Herrn sein lässt. Amen. Er steht an erster Stelle. Du kannst nur herrschen in Bezug auf dein Berufsleben, wenn du dein Berufsleben Gott hingegeben hast. Wenn du gesagt hast, Herr, dein Wille geschehe mit meinem Berufsleben. Nicht, oh, aber ich habe die Vorstellung und ich habe die Vorstellung und das muss so sein und das muss so sein. Herr, jetzt mach mal. Das kannst du beten und, weißt du, Gott ist so gnädig, gerade wenn wir vielleicht noch ein bisschen unreif sind, Gott erhört trotzdem Gebet. Das ist so genial, weißt du, Gott erhört Gebet, selbst wenn wir noch irgendeinen Götzen in unserem Herzen haben. Aber ich sag dir was, wenn du wirklich aufwachsen willst zu einem Herrscher in Christus, wenn du wirklich regieren willst in Christus, wenn du wirklich in Autorität gehen willst, dann ist die entscheidende Voraussetzung, dass du ihm diese Sachen wirklich ausgeliefert hast. Amen. Ich wollte euch ganz anders einsteigen, aber ich gebe es euch gleich voll. Ja? Ich wollte eigentlich mit dem Netten anfangen, aber irgendwie, es beginnt so. Verstehst du? Es beginnt mit dem Beugen. Es beginnt damit. Das Erlösungswerk von Jesus hat mit dem Beugen begonnen. Deine Erlösung hat begonnen in Gethsemane. Da, wo Jesus Ja gesagt hat, da hat deine Erlösung begonnen. Da, wo du Ja gesagt hast zum Willen Gottes. Ich mache dir noch ein Beispiel, weil das ist auch wichtig, weil wir an diesem Wochenende da auch reingehen wollen. Wenn du herrschen willst im Geist über die geistliche Atmosphäre und über die Dinge, die in deinem Land passieren, wenn du Regierungsautorität willst im Geist, und wir werden noch sehen, dass Gott uns das geben möchte, aber wenn du das willst, als Grundvoraussetzung ist, dass du frei von dir selbst bist. Weißt du, ich habe Christen gesehen, die beten, wenn du sagst, so, jetzt beten wir für Deutschland, dann beten sie als erstes und sagen, oh Herr, lass die ganze Ungerechtigkeit in unserem Land zu Ende kommen. Und ich weiß genau, sie haben wenig Geld und sie fühlen sich minderwertig und sie sehen andere, die mehr Geld haben. Also beten sie, dass die ganze Ungerechtigkeit in unserem Land verschwindet. Und weißt du, das Gebetsanliegen an sich ist ja nicht verkehrt. Gerechtigkeit ist immer gut. Aber wenn dein Motiv du selbst bist, dahinter, hast du keine Autorität. Amen. Weißt du, Du hast dann Autorität zu beten in Bezug auf dein Land, wenn du sagst, Herr, ganz egal, was mit mir ist, ganz egal, was mit mir passiert, ganz egal, wie das für mich ausgeht, aber ich will, dass dein Reich in meinem Land zum Durchbruch kommt. Amen. Das ist die Haltung, die dir Autorität gibt. Ganz egal, ob ich dadurch reicher oder ärmer, ob ich dadurch sicherer lebe oder weniger sicher oder wie auch immer, ob ich dadurch Verfolgung erlebe oder nicht Verfolgung erlebe, ist mir egal. Ich will, dass dein Reich in unserem Land durchkommt. Amen. Und das ist übrigens in Deutschland nicht anders wie in der Schweiz und wie in Österreich und wie in der Ukraine und wie in jedem anderen Land der Welt. Es gilt immer. Du hast nur Autorität, wenn du frei von dir selbst bist. Amen. Vor dem Herrschen kommt das Beugen. Amen. Ich sag mal sogar so, vor dem Herrschen kommt der Tod. Gute Botschaft, hä? Halleluja. Wir müssen alle erst sterben, bevor wir herrschen können. Oh, auch hier auf der Empore, erst sterben, dann herrschen. Das wäre ein guter Titel für die Botschaft, gibt bestimmt viele Klicks. Erst sterben, dann herrschen. Jeder ist begeistert. Was für eine gute Botschaft. Ja, weißt du, dein Erlösungswerk wurde vollbracht durch den Tod von Jesus Christus. Amen. Und er starb stellvertretend für dich. Das heißt, er starb als du. Das heißt, Glaube an sein Erlösungswerk bedeutet, dass du dich identifizierst mit seinem Tod. Sagst du, ja, wie mache ich das? Muss ich mir jetzt ein Messer holen? Oder? Nein. Das heißt, dass du deinen alten Menschen für tot erachtest. Dass du den alten, ohne Jesus, in dem Jesus keine Rolle gespielt hat, das alte Leben, in dem Jesus keine Rolle gespielt hat, das alte Leben ohne Gott, dass du es für tot erachtest, das alte Leben der Götzen, ja, wie ich es gerade gesagt habe, Finanzgötzen, Beziehungsgötzen, Versorgungsgötzen, was auch immer alles für Götzen, ja. Das sind manchmal unbewusst, so viel Götzen von Ruhm. Ja, ich will aber gesehen werden, ich will aber anerkannt werden. Ich sage, du hast keine Autorität, wenn du gewaltige Gebete betest, nur damit jemand dich sieht und sagt, wie powerful ist der denn? Amen. Tod. Der Tod ist der Anfang der Herrschaft. Das stirbt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Willst du allein bleiben? Alle Singles sagen nein. Ja, es ist auch wichtig, dass du dir das bewusst bist. Wenn du heiraten willst, musst du sterben. Rada Kabasta. Bei mir war der Tod sehr süß, muss ich sagen. Süßer Tod. Okay. Der Segen beginnt mit dem Tod. Die Herrlichkeit beginnt mit dem Tod. Du identifizierst dich mit Jesus in seinem Tod. Du identifizierst alles, was dein altes Leben betrifft, alles, was dein Ich betrifft. Und weißt du, das machst du nicht nur einmal, sondern du musst manchmal zwischendurch auf deiner Reise, ich weiß nicht, wenn du schon ein bisschen länger unterwegs bist mit Jesus, hast du vielleicht gemerkt, dass es auf dieser Reise ab und zu mal noch sowas gibt, was so aufpoppt in deiner Seele, wo du denkst, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch da ist. Ich dachte, das wäre schon tot. Bin ich nicht mit Christus gestorben? Ja, doch bist du. Aber vielleicht gibt es noch einen Teil deiner Seele, der sich noch nicht dessen bewusst ist, der noch nicht das ergriffen hat, wo noch doch noch so ein kleiner Götze halt immer mal wieder Hallo sagt. Ich bin auch noch da, ich will auch noch mitbestimmen. Ja, Götzen wollen immer mitbestimmen. Im Hintergrund so. Es schwingt mit. Und weißt du, und Gott schaut dazu und schaut dich an und sagt, wow, ich liebe dich, du bist so wunderbar, herrlich. Und dann kommt der Tag, wo er sagt, aber schau mal, da ist noch so ein kleiner. Es wäre noch schöner, wenn du den wegtun würdest, wir hätten noch eine bessere Beziehung zueinander. Und dann kommt es drauf an. Amen. Tod kommt vor Herrschaft. Tod kommt vor Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Weißt du, und Jesus ist nicht nur auferstanden vor 2000 Jahren einfach so als ein großes Wunder, das es natürlich für sich schon ist, sondern Jesus ist auferstanden stellvertretend für dich. Und da kommt die gute Nachricht. Du bist nicht nur gestorben, Paulus sagt ja Galater 2,19, ich bin mit Christus gekreuzigt sogar, das ist eine ganz üble Todesart. Ja. Aber das musst du mit deinem alten Menschen machen, kreuzigen. Aber weißt du, es bleibt nicht dabei stehen, sondern Jesus ist auch stellvertretend für dich auferstanden. Das heißt, Glaube an das Erlösungswerk bedeutet, dass du glaubst, dass du zu einem neuen Leben auferstanden bist mit ihm. Mit auferweckt, sagt Epheser 2, Vers 6. Sag mal, mit auferweckt. Zu einem neuen Leben, das mit dem Alten nichts mehr zu tun hat. Und in dem keine Götzen irgendein Bleiberecht mehr haben. Also du musst nicht die ganze Predigt nachsprechen, aber sonst dauert es so lang. Okay. Du identifizierst dich mit seiner Auferstehung. Ein neues Leben. Und du identifizierst dich, und das ist auch wichtig, mit seiner Himmelfahrt. Weil Epheser 2,6 sagt nicht nur, wir sind mit auferweckt mit Christus aus den Toten, sondern er hat uns auch mit sitzen lassen in Christus an himmlischen Orten. Amen. Und da sind wir bei der Herrschaft. Amen. Jesus ist nicht einfach nur vor 2000 Jahren in den Himmel aufgefahren vom Ölberg, was auch schon powerful war und für die Jünger ein gewaltiges Erlebnis. Also ich stelle mir das vor, ich stand auch am Ölberg an dem Ort, wo wahrscheinlich Jesus aufgefahren ist. Waren wir mit zwei Bussen waren wir da. Wer von euch dabei war, erinnert sich dran. Standen wir da und haben uns vorgestellt, hier ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Aber gleichzeitig haben wir uns bewusst gemacht, im Geist, im Geist sind wir mit ihm aufgefahren. Amen. Im Geist sitzen wir mit ihm an himmlischen Orten. Im Geist sind wir an den Punkt der Herrschaft gebracht. Im Geist sind wir mit aufgestiegen. Und jetzt gehört uns dieselbe Herrschaft, die Jesus vom Vater bekommen hat. Ja, Johannes 17, 22 sagt, dieselbe Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Herrlichkeit bedeutet immer Herrschaft. In der Herrlichkeit herrschst du. Was hat Gott gemacht am Anfang, als die Herrlichkeit über dem Chaos brütete? Was hat Gott gemacht? Alles Chaos, Tohu wa Bohu, ja, heißt es im Hebräischen. Kennst du auch im Deutschen. Die ganze Erde war Tohu wa Bohu. Aber die Herrlichkeit Gottes, der Geist Gottes, schwebte über dem Wasser. Und was hat Gott gemacht in und aus der Herrlichkeit? Er hat regiert. Wie hat er regiert? Und Gott sprach. Und Gott sprach, es werde Licht. Ihr Lieben, ich glaube, als Gott sprach, es werde Licht, ich glaube, in dem Moment hat Gott quasi seine Herrlichkeit in das Chaos hineingeblasen. Seine Herrlichkeit mit einem Schlag hat seine Herrlichkeit des Chaos, des Tohuwabohu erfüllt. Und die Grundlage für seine Schöpfung war geschaffen. Weil in der Finsternis und aus der Finsternis wäre nichts entstanden. Aus der Finsternis hätte nichts geschaffen werden können. Aber seine Herrlichkeit ist die kreative Substanz Gottes. Also deswegen können wir aus seiner Herrlichkeit heraus sprechen und Dinge werden kreiert. Ich werde heute Nachmittag noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Dinge werden kreiert. Und zwar nicht nur in Körpern, sondern auch in jedem Bereich. Weißt du, unsere Worte aus der Herrlichkeit haben enorme Power. Nicht nur enorme, das ist wieder viel zu schwach ausgedrückt. Sie haben die absolute Herrschaft. Sie haben dieselbe Herrschaft. Weißt du, als Gott sprach, es werde Licht, hat er nicht sich umgedreht zu Jesus und hat gesagt, oh, ich hoffe, es funktioniert. Oder? Hat er nicht zum Heiligen Geist gesagt, mal schauen, was passiert? Aber so sind wir manchmal noch, ja. Okay, wir beten für einen Kranken und sagen, Mama, mal schauen, was passiert. Ja. Hoffentlich funktioniert's. Aber weißt du, an diesem Wochenende bekommst du ein anderes Bewusstsein. Das glaube ich. Gott will dir ein anderes Bewusstsein geben. Wir brauchen in dieser Zeit ein anderes Bewusstsein. Wir brauchen dieses Herrschaftsbewusstsein. Wir brauchen ein Bewusstsein, das uns wirklich raushebt aus diesen natürlichen Begrenzungen. Wir brauchen ein Bewusstsein, das uns über den Machtbereich der Finsternis erhebt. Weißt du, ich glaube, es gibt drei Himmel im Wesentlichen. Also vielleicht gibt es auch noch mehr, die sind dann aber wieder unter Himmel. Aber egal. Aber im Wesentlichen gibt es drei Bereiche. Das eine ist der natürliche Himmel. Ja, den siehst du, der ist blau vielleicht heute, weiß ich nicht. Manchmal ist er grau. In Norwegen ist er ziemlich oft grau, habe ich jetzt mitbekommen. Aber hier ist er mehr blau. In Israel ist er noch mehr blau. Wie auch immer, das ist der natürliche Himmel. Und dann gibt es den zweiten Himmel, das ist der Bereich, in dem Dämonen sich bewegen und in dem auch Engel manchmal aktiv werden und in dem Kämpfe stattfinden in der unsichtbaren Welt. Und dann gibt es den dritten Himmel und der dritte Himmel, das ist der Bereich der Herrlichkeit Gottes. Das ist der Bereich über den Mächten, das ist der Bereich über den Gewalten, sogar über den Gewalten, die über eine Nation vielleicht momentan herrschen oder Dinge tun. Ist der Bereich drüber. Und das ist der Bereich, für den Gott uns bestimmt hat. Und das ist der Bereich, an dem Gott uns aufsteigen lassen will. Oder man könnte auch so sagen, das ist der Bereich, an dem Gott möchte, dass wir unseren Geist aufsteigen lassen. Weil wir sind schon positioniert in Christus. Amen. Im Geist sind wir schon da. Ich habe so eine kleine Predigt, die halte ich jetzt nicht, aber die heißt, ich bin schon da. Ja, und die lehnt sich an dieses Gleichnis vom Hase und vom Igel, diese Geschichte, diese Fabel. Ja? Hase und Igel, okay, wer das kennt, der weiß jetzt Bescheid. Ja, ich bin schon da. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin schon da. Also wir sind schon da. Nur manchmal ist es so, dass wir uns in diesem Bereich, in dem wir schon da sind, noch nicht frei bewegen können, weil diese Klötze unserer Seele noch an uns hängen und uns hier unten halten. Unter anderem auch vielleicht der ein oder andere Götze. Das ist auch so ein Klotz, das ist auch so ein Sack, der uns runterzieht. Und es hindert uns am Aufsteigen. Und deswegen glaube ich heute Morgen in dieser ersten Stunde, Gott will uns bereits diesen Schritt gehen lassen und er will, dass wir aufsteigen sozusagen. Ja? Also, versteh es nicht falsch, wir sind schon da, aber deine Seele muss auch noch mitkommen. Dein Verstand muss auch noch mitkommen, weil wie willst du sprechen, wenn es in deinem Verstand nicht angekommen ist? Dein Mund funktioniert nun mal über deinen Verstand. Das ist das Problem. Wenn du jetzt sagst, ja gut, das machen auch manche, sagen, aber ich bekenne einfach den ganzen Tag, ich bin schon da, ich bin im Geist, ich bin in der Herrlichkeit. Aber ich sage dir, das wird keinen Unterschied machen, solange du nicht anfängst zu sprechen. Solange du nicht anfängst, diese Autorität auch auszuüben. Und das wiederum kannst du nur, wenn du den Ballast los hast. Amen. Okay, deswegen möchte ich gerne jetzt an dieser Stelle, möchte ich Folgendes tun. Hans-Peter, du kannst die Soaking reinmachen. Ich möchte gerne, dass wir wirklich in diesen Bereich heute Morgen aufsteigen und alles hinter uns lassen, was uns irgendwie hindern könnte, unsere Autorität wahrzunehmen. Halleluja. Und du darfst dich jetzt einfach mal ganz locker machen. Sei ganz locker. Okay, ganz locker. Ja, auch du auf der Empore, ganz locker. Auch hier über Livestream, ganz locker. Machst dich ganz locker. So. Und Vater, jetzt danken wir dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, herrliches Evangelium. Wir danken dir, Jesus, dass du stellvertretend für uns das Erlösungswerk bewirkt hast, dass du uns stellvertretend mit hineingenommen hast in diese sämtliche Schritte deines Erlösungswerks. Was du getan hast, hast du nicht nur für uns getan, sondern du hast es als uns getan. Du hast es an unserer Stelle getan. Du hast es stellvertretend für uns getan. Und so sind wir hier heute Morgen, um uns zu identifizieren mit deinem Erlösungswerk. Denn dein Erlösungswerk führt uns in diese Herrschaft, führt uns in diese Dimension, in diese selbe Herrlichkeit, die du vom Vater bekommen hast. Sie führt uns in diese Wirksamkeit, in diese Herrlichkeit. Sie führt uns in diese Ausübung dieser Herrschaft. Und Herr, so danke ich dir jetzt in dem Namen Jesus, dass du unsere Seelen als erstes, unsere Seelen frei machst. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf, ihr dürft mal anfangen, in Sprachen zu beten. Halleluja. Und Vater, in dem Namen von Jesus, Herr, geben wir deinem Geist jetzt die Erlaubnis, jedes Hindernis in unseren Seelen, jeden Götzen in unseren Seelen aufzudecken, Herr, alles, Herr, was uns daran hindern könnte zu herrschen, alles, was wir noch an erste Stelle gesetzt haben, alles, was noch da ist, was nicht zu 100% Hingabe und Vertrauen auf dich ist, Herr. Herr, wir sagen in dem Namen Jesus, Herr, jede Angst um uns selber. Bist du dazu bereit? Sag das mal mit mir zusammen. Jede Angst um mich selber, um mein eigenes Leben, um meine Zukunft, um meinen Körper, um meine Seele, um meine Finanzen, um meine Kinder, um mein Land, muss mich jetzt verlassen. In Jesu Namen. Ich sage, raus in dem Namen Jesus. Raus aus meiner Seele. Oh. Oh, und wir entmachten in dem Namen Jesus jeden Götzen, der sich da irgendwo reingesetzt hat, in Jesu Namen. Und wir sagen, raus aus den Seelen. Fällt jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Korabasia. Bet weiter in Sprachen. Kiarabasia. Korabasia. Korabasia. Oh, wir lassen los, Herr, jede Selbstbezogenheit, Herr. Wir lassen los, Herr, jedes Misstrauen unserem Vater gegenüber. Vater, du hast so wunderbare, perfekte, gute Pläne für uns und für unsere Nationen, Herr. Und wir vertrauen dir, Herr. Wir sprechen dir unser hundertprozentiges Vertrauen aus, Herr. Und Vater, wo wir noch gelebt haben, wie wenn wir keinen Vater im Himmel hätten, der gut ist, wo wir als Waisen gelebt haben, Herr, das sagen wir jetzt in dem Namen Jesu. Diese weisen Mentalität, sie muss unsere Seelen verlassen. Sag einfach mal, in dem Namen Jesus verlässt mich jede weisen Mentalität. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Herr, wo wir unsere Herzen zugemacht haben. Oh, ich sehe das gerade, wo Mauern hochgezogen wurden, aus Verletzungen heraus, wo du Verletzungen erlebt hast, wo du vielleicht ein Trauma sogar erlebt hast, Missbrauch oder was auch immer, heftige Dinge vielleicht erlebt hast. Und du hast als Konsequenz die gezogen, dass du die Mauern in deiner Seele hochziehst und sagst, da kommt so schnell keiner mehr ran. Oh, Gott will daran. Gott mit seiner unendlichen Liebe will daran. Gott will daran. Die Liebe des Vaters will daran. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und so gehen wir jetzt an, Herr. In Jesu Namen. Ihr dürft in Sprachen beten. Wir gehen an, Herr. Gegen jedes Trauma, Herr. Wir gehen an, Herr. Herr, gegen jeden Anstoß, der irgendwo in den Herzen verschlossen hat, der irgendwo Entscheidungen bewirkt hat, die Mauern hochgezogen haben, Herr. Herr, wir gehen dagegen an jetzt in Jesu Namen. Und wir sagen, Mauern fallt in Jesu Namen. Mauern fallt in Jesu Namen. Mauern fallt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jedes Trauma. Oh, wir sprechen es jetzt ganz bewusst an. Du sagst, ja, aber du hast keine Ahnung, was mein Trauma ist. Nein, habe ich nicht. Aber Gott weiß es. Und ich sag dir etwas. Er war die ganze Zeit dabei mit seiner Liebe. Er war die ganze Zeit dabei und er hat es gesehen und er hat dich geliebt die ganze Zeit. Und er war auch dabei, als etwas in deinem Innersten zerbrochen ist und wo etwas in deinem Innersten gesagt hat, ich kann nicht mehr vertrauen. Er war dabei. Er war dabei. Und er möchte genau jetzt mit seiner Liebe an diesen Punkt kommen. Er möchte genau jetzt mit seiner Liebe diesen Punkt berühren. Er möchte genau jetzt mit seiner Liebe dein Herz freimachen. Er möchte genau jetzt diese Sache rausholen aus deiner Seele. Und so sagen wir in dem Namen Jesus, jeder Trigger, jedes Trauma, alles, was in der Vergangenheit vom Feind transportiert wurde und impartiert wurde und reingesetzt wurde in die Seelen, es kommt jetzt raus aus den Seelen, es geht jetzt raus in dem Namen von Jesus. Jetzt verlass diese Seelen in Jesu Namen. Oh, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Wenn du merkst, da kommt was hoch in dir, dann atme einfach mal aus. Ja, indem du, weißt du, Geister sind wie Atem, Geister sind wie Atem. Deswegen atme sie einfach aus, die gehören nicht in dich rein. Wenn du merkst, da kommt was hoch, da ist vielleicht eine Angst, ja, da ist vielleicht eine Bindung, da ist irgendetwas, was hochkommt, dann einfach raus damit in Jesu Namen. Raus damit jetzt in Jesu Namen. Raus damit in Jesu Namen. Raus aus deiner Seele in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jede Bedrückung auch in deiner Seele, Depression, ja, Hoffnungslosigkeit, einfach das, was sich draufgelegt hat. Ich sage jetzt, raus aus deiner Seele, raus aus deiner Seele. Alles, was dich geschwächt hat in deiner Seele, in Jesu Namen, jede Erschöpfung auch, oh, ich sehe, wie wirklich Chronik, Fatigue auch rausgeht aus Seelen, jeder Erschöpfungszustand, oh, rausgeht aus deiner Seele, verlässt jetzt deine Seele in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Raus. Wenn du merkst, da kommt was hoch, wenn du merkst, da will was raus, dann einfach ausatmen, einfach ausatmen. Manche werden dann vielleicht husten, das ist auch okay, dann geht's raus in Jesu Namen. Manche werden vielleicht auch würgen müssen oder so, ist auch okay. Wie auch immer, bevor du spuckst, nimm dir eine Tüte. Halleluja. Aber wie auch immer, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Ich war mal in der Gemeinde, da hatten sie immer schon vorsorglich, immer in den Stühlen davor waren immer Tüten deponiert, die konntest du dann wegnehmen im entscheidenden Moment. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir sagen, alles, was den Heiligen Geist hindert, raus in Jesu Namen. Alles, was dich hindert, auch an der Freude im Herrn. Alles, was dich hindert, an völliger Freiheit im Herrn. Raus aus deiner Seele. Oh, raus jetzt in Jesu Namen. Es wirkt übrigens auch an der Empore. Halleluja. Gott wirkt auch auf der Empore. Danke, Jesus. Und Gott wirkt auch über Livestream. Du kannst gerade jetzt, einfach ist Zeit der Befreiung. Gerade jetzt ist Zeit der Befreiung. Halleluja. Bindungen gehen raus aus Süchte, die dich unten gehalten haben, die dir auch dann wieder Verdammnis gebracht haben. In Jesu Namen, es geht raus. Verletzungen gehen raus. Verdammnis geht raus. Oh, Verdammnis geht raus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand ist hier und es ist tatsächlich so, dass du immer wieder unter Verdammnis leidest wegen einer Sache, die eigentlich dir angetan wurde. Aber irgendwie ist es immer noch so, dass etwas in deiner Seele dir eine Mitschuld geben will und dir sagen will, ja, aber du hast dies auch zugelassen oder du hast es dich auch dafür geöffnet oder wie auch immer. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, diese Verdammnis geht raus aus deiner Seele. Dieser Geist verlässt jetzt deine Seele. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, jetzt schüttel einfach mal all das ab, was irgendwie dir, was du gemerkt hast, was dich jetzt verlassen hat. Schüttel es einfach nochmal endgültig ab. Halleluja. Mach dich völlig frei davon. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann lass uns mal zusammen aufstehen. Und jetzt lasst uns wirklich beginnen. Oh, lass uns beginnen, im Geist zu herrschen. Lass uns sagen, im Geist von himmlischen Orten her, Vater, wir sagen jetzt, jeder Geist, der Erweckung in unserem Leben hindern will, der das Feuer Gottes in unserem Leben hindern wollte, jeder Geist, der die Liebe des Vaters in unserem Leben hindern wollte, Er verlässt jetzt diesen Raum. Er verlässt jetzt unsere Seelen. Er verlässt jetzt deine Kinder. Er verlässt jetzt die Braut Christi. Er verlässt jetzt den Leib Christi. Jeder Geist, der das Wirken Gottes hindern wollte, auch jede Lauheit, jede seelische Bindung, jede religiöse Blockade, wir gehen dagegen an jetzt in dem Namen Jesus. Wir sagen jetzt, verlass die Seelen, verlass die Herzen, hier vor Ort und über Livestream, verlass den Leib Christi. Vater, wir beten für den Leib Christi auch insgesamt. Wir sagen in dem Namen Jesus, alles, was Blockaden aufgerichtet hat, gegen das Wirken des Heiligen Geistes, alles, was Blockaden aufgerichtet hat, gegen das Wirken Gottes, alles, was Blockaden aufgerichtet hat, gegen Erweckung, gegen das Feuer Gottes, gegen die Liebe des Vaters. Wir reißen es nieder. Wir nehmen Autorität darüber und wir sagen, fallt, Mauern fallt im Leib Christi. Mauern fallt im Leib Christi. Mauern fallt im Leib Christi. Mauern fallt im Leib Christi. Oh, Selbstgefälligkeit, fall im Leib Christi. Stolz, fall im Leib Christi. Oh, Überheblichkeit, Richtgeist, fall im Leib Christi. Finger ausstrecken, fall im Leib Christi. Festlegungen, fallt im Leib Christi. Mauern, fallt im Leib Christi. Alles, was die Einheit der Kinder Gottes hindert, alles, was Hunger hindert im Leib Christi, fall in Jesu Namen. Fall in Jesu Namen. Bet im Geist, bet im Geist. Beginn Autorität wahrzunehmen. Korri kamasi kanana mashi kararara. O kitabakaso koramanta kiasa kararara. O karabasi kamando korabasi kararara. O karamadi karamasho korabasi kadamandore yasa tarara. Ha karamando korabasi kararara. O rakamana masi kararara. O rapasi kararara. O rakararabasi kararara. O shekarararabasi karara. Und wir sagen, Heiliger Geist, hab du deinen Weg. Heiliger Geist, hab du deinen Weg in unserem Leben. Wir sagen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in unserem Leben. Halleluja, zu 100%. Nicht wie wir wollen, sondern so wie du willst. Halleluja, halleluja. Fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Ich spüre, wie der Heilige Geist beginnt, Einzelne zu füllen. Er beginnt jetzt, Einzelne zu füllen. Weil da, wo was frei geworden ist, da kann er füllen. Da, wo was frei geworden ist, da kann er füllen. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, füll deine Kinder. Füll deine Kinder. Füll deine Kinder mit Kraft. Füll deine Kinder mit Feuer. Oh, Feuer! Oh, empfang, empfang, empfang, empfang, empfang an deinem Platz, wo du bist. Es ist der Heilige Geist. Er kommt mit Heiligen Geist und mit Feuer. Er kommt mit Heiligen Geist und mit Feuer. Er kommt mit Heiligen Geist und mit Feuer. Oh, er kommt mit Heiligen Geist und mit Feuer. Oh, er kommt mit Heiligen Geist und mit Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Jesus. Fire, fire. Oh, fire, fire, fire. Fire in the house. Hallelujah. Oh, shekaramanda kariyabaso korololololo. E karararalamandololo. Shiarararalamandololo. Shiararararar. Oh, begin mal im Geist zu singen. Begin mal im Geist zu singen. Oh, rabararaba shiararanano. Oh, wer du singst, füllt dich der Heilige Geist noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh, rabaralalaba shiaralalaba sandalalalala. Oh, rabasandalalaba shiaralalamando korabasandalalalaba. Fire, fire, fire. Oh, Jesus. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, Jesus. Fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fire. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sing by them, guys. Oh, Feuer für die Schweiz. Oh, Shatanda, Manda, Karabasi, Karadada. Oh, Shadada, la, la, la, la, la, la. Hey, la, la, la, la, la, la, la, mando, lo, lo, lo. Hey, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hey, la, la, la, la, la, la, la, la. Hey, la, la, la, la, la, mando, lo, lo, lo. Hey, la, la, la, la, mando, no, no, no, no. Himmlische Orte im Geist. Halleluja! Halleluja! Einige beginnen Visionen zu sehen, einige beginnen im Himmel zu sehen, einige beginnen Dinge zu sehen. Oh, Rabasanda, na na na na na na na na. Shianda kada mando korabasanda na na na. Shiada da na na mando da da da ba shiada da da. Oh, Rabasiada la la mando lo lo lo. Iada da la la la. Spricht zu dir. Oh, er spricht zu dir. Oh, er begegnet dir von Angesicht zu Angesicht. Oh, und er sagt zu dir: Komm hier herauf, mein Kind. Komm mit mir. Komm mit mir an himmlische Orte. Komm mit mir in himmlische Herrlichkeit. Komm mit mir. Komm mit mir. Oh, Renia Massando, no, no, no. Ja, na, na. Ja, na, na, na, na. Ja, na, na, na, na, na. Ja, na, na, na, na, na, na. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Oh, ja, sing, sing, sing, sing, sing. Den Klang des Lobpreises auf deinen Lippen, also Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen. Er liebt es, er liebt es, er liebt es. Ja, ja, da, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Halleluja. Na, na, na, na. Wir lieben dich, Herr. Ah, oh, wir lieben dich, Herr. Ah, oh, wir lieben dich, Jesus. Ah, oh, wir lieben dich, Jesus. Ah, oh, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Yeah. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir dir begegnen dürfen an diesem Wochenende, Herr. Danke, Herr, dass du uns begegnest, Herr. Danke, Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, Herr. Einheit mit dir genießen dürfen, Jesus. So wie du bist, so sind wir in dieser Welt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, wir lieben dich. Halleluja. Wir machen jetzt einfach so eine Art von Pause. Das heißt, du darfst in der Gegenwart Gottes bleiben, wie auch immer du möchtest. Wir machen nur einfach die Möglichkeit, dass jeder aufs Klo gehen kann, der aufs Klo gehen will. Und dann kommt die zweite Einheit noch heute Morgen vor der Mittagspause. Also wir machen in 6-7 Minuten machen wir weiter. Ja, einfach, dass du Zeit hast, aufs Klo zu gehen, wenn du aufs Klo musst, aber du kannst einfach in der Gegenwart bleiben, ihn weiter anbeten, wie auch immer du möchtest. Einfach in 6-7 Minuten kommt die nächste Einheit. Halleluja.